für die Wolf folgt und die Demo wird wieder schlagen. In die Fresse will die verdammte Schweinepresse. Wir sind klasse Patrioten, noch anders als die Vollidioten. Hat für uns das Vaterland immer noch den höchsten Stand. Wenn du deinen Ohren nicht raus, dann ist es Panzerfaust. Panzerfaust, Musik im Zeichen der weißen Faust. Panzerfaust, Panzerfaust. Klassenstraßen leben wir, auf Klassenstraßen kämpfen wir. Kämpfen um unseren Lebensraum, dann leben wir den deutschen Traum. Wollen Aliens und Obsekt, können uns kreuzweise lecken. Und wenn euch die Augen ausrollen, in Klasse gehen wir in dir rein. Wenn du deinen Ohren nicht raus, dann ist Panzerfaust. Panzerfaust, Musik im Zeichen der weißen Faust. Panzerfaust, Panzerfaust. Panzerfaust, Panzerfaust, Musik im Zeichen der weißen Faust. Panzerfaust, Panzerfaust, Panzerfaust.